Ihr seid die Vertretung eures Volkes in Europa. Ich verlange von euch, meinen deutschen SS-Führern und Männern, dass ihr den verwundeten ukrainisch-galizischen Kameraden genauso aus dem Gefecht heraustragt, als ob er euer Bruder wäre. Und von euch, den ukrainischen Führern und Männern dieser Division, von euch erwarte ich, und von euch Deutschen, dass ihr wetteifert, wer der bessere Kamerad zum anderen ist. Lasst euch niemals auseinanderbringen. Sondern seid Brüder, seid Kameraden in dieser Division Europas. Будьте братами, будьте друзьями в цій європейській дивізії. In dieser Division, die den heiligen Eid auf den Mann abgelegt hat, die Division, яка зложила святу присягу на мужа, der unser aller Führer ist, який є для усіх нас Führerom, von uns Deutschen, від нас Німців, aus deren Volk er hervorgegangen ist, ist jakoho narodu він вийшов, aber auch von allen anderen, die in Europa wohnen. Але теж і інших, які в Європу замешкують. Und als letztes, auf die vier Jahre останнє, erwarte ich von euch, очікую від вас, die Treue zu diesem Mann, вірності до того мужа, von dem ich euch erzählte, про якого я, власне, говорив, und der Europas rettet, який рятує Європу, und eure Zukunft gestaltet sein wird, і який оцінить теж і вашу будущність.